Unser Brautleid will jetzt der Walz tanzen und wir gucken mit so wie unser junge Leid das tanzen. Spritzer, der Stab, ja, das ist ja gruselig.